stark gemacht, also zu sagen, wir sollen Marx lesen ohne Dialektik. Ich finde, die Sache ist aus meiner Sicht sehr viel komplizierter. Ich schließe mich dieser Überlegung nicht an. Ich vertrete diese These, dass wir in genau genommen Dialektik auch in vielen Zusammenhängen real praktizieren. Ja, also die Frage der, also was vorhin angesprochen wurde, das ist so ein Problem, das Gesellschaft-Naturverhältnis als gesellschaftliches Naturverhältnis, es ist eins und doch nicht, geht nicht in eins auf. Ja, das heißt, wir kommen in solche Fragen. Ich habe jetzt gerade einen Artikel in der NZZ, der großen Schweizer konservativen Zeitung, über Afrika gelesen. Afrika gibt es. Und dann geht dieser Autor, ohne jemals das Wort Dialektik zu verwenden, behandelt er genau das Problem zwischen Begriffs, also zwischen Universalismus, Universalie, Begriffsuniversalie, also Afrika als ein Reales, was mit diesem Begriff bezeichnet wird, und dem Nominalismus. Man kann es alles auflösen in lauter kleine interaktive Teile. Er plädiert dann für Afrika als große Einheit und trägt aber die Dialektik dieses Problems nicht aus. Aber es würde ihm durchaus helfen, würde er das einfach kennen und tun. Warum hat es mich interessiert, mich mit Dialektik zu beschäftigen oder darauf zurückzukommen, nachdem ich damit eigentlich lange gar nichts zu tun hatte? Das hat, also ich glaube, dass es, also für mich hat das zwei oder drei Motive. Eins habe ich genannt, nämlich einfach, wie kann man sagen, die empirische Feststellung, dass wir uns in dialektischen Figuren auch in unserem Alltag bewegen, in politischen Kontroversen, in Alltagssituationen. Ein zweiter Punkt ist der, den man so als Intersektionalität bezeichnen könnte. Ja, nämlich die Frage der verschiedenen sozialen Widersprüche, mit denen wir zu tun haben und die nicht isomorph sind. Also das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital, das Verhältnis der verschiedenen sexuellen und geschlechtlichen Orientierung, ja, das Verhältnis zur Natur und auch das Problem der Rassifizierung von Menschen. Also das heißt, wenn man so will, jeweils unterschiedliche Möglichkeiten in die soziale Wirklichkeit, den Zugang zur sozialen Wirklichkeit damit zu schaffen. Also man muss sich das klar machen, wie Max Horkheimer das in den 40er Jahren thematisiert hat, dass er sagt, wir dürfen den Antisemitismus nicht, ich komme auf diesen Punkt dann auch noch in anderem Zusammenhang, nicht sozusagen holistisch einordnen, unterordnen, ableiten. Ja, also man könnte den Antisemitismus einfach als eine Funktion des Kapitals betrachten, sondern wir müssten umgekehrt so vorgehen, das war der Vorschlag der kritischen Theorie, nämlich zu sagen, der Antisemitismus ist der Zugang zum Verständnis der gesellschaftlichen Probleme, so wie also der Rassismus, so wie das Geschlechterverhältnis, so wie das gesellschaftliche Naturverhältnis. Aber das bedeutet jeweils heterogene Form des Widerspruchs, der sozialen Kämpfe, der Auseinandersetzung zum Bezugspunkt zu nehmen und dennoch trotz dieser Heterogenität, dieser heteromorphen Problemlagen davon auszugehen, dass es sich gleichzeitig um eine Einheit handelt. Es sind nicht verschiedene Gesellschaften. Ja, es sind auch nicht Probleme außerhalb der kapitalistischen Produktionsweise. Es ist schade, dass Frieda Wolf jetzt die Pflicht hat, Casablanca und zu schauen, den Film in seinem Seminar, weil wir an diesem Punkt eine große Kontroverse haben. Aus meiner Sicht gibt es im Moment drei Probleme oder drei Zugangsweisen. Das ist das von Michael, die Zugangsweise, die Michael Heinrich favorisiert. Nämlich zu sagen, ganz kantianisch, kritizistisch, die Kritik der politischen Ökonomie, das ist eine Wissenschaft, die hat einen bestimmten Erkenntnisgegenstand, nämlich die politische Ökonomie, und die wird kritisiert. Und die Marx'sche Theorie sagt zu keinem anderen Thema etwas außer der politischen Ökonomie. Also Staat, nur insoweit Marx noch ein paar Hinweise darauf gibt, wie man Staat im Zusammenhang des Kapitals ableiten kann. Zum Geschlechterverhältnis im Prinzip gar nichts mehr. Und alles, was darüber hinausgeht, sind Überdehnungen der Theorie von Marx und eigentlich Engels geschuldet, der aus der Theorie Weltanschauung machen will. Davon müssen wir weg. So die Position von Heinrich. Frieda hat die, meiner Meinung nach, die These, jedenfalls ist das das, ich glaube, dass ich unseren Dissens da richtig wiedergebe, nämlich zu sagen, ja, ziemlich ähnlich wie Michael Heinrich, es ist sozusagen, das ist der Gegenstand der marxischen Theorie, aber im Zusammenhang einer Philosophie der Freiheit müssen wir und können wir im Anschluss an Althusser solche heterogenen, heteromorphen Konfliktlagen über den Begriff der Überdeterminierung in ein Verhältnis zueinander bringen. Ja, das heißt, verschiedene Herrschaftsformen, was ich teile, verschiedene Herrschaftsformen, die nicht entlang einer einzigen Logik oder Begrifflichkeit zu verstehen sind. Also weder dieselbe Zeit haben, noch dieselbe Logik, nicht dieselben Begriffe. Aus meiner Sicht, ich werde das dann auch noch erläutern, ich kündige jetzt viel an, was ich dann aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich nicht machen kann. Aus meiner Sicht ist deswegen in Dialektik interessant und auch die Überlegung von Althusser, weil sie nämlich deutlich machen, dass alle diese heteromorphen und heterogenen Problemlagen, Konfliktlagen, verschiedenen Zeitlichkeiten, verschiedenen Logiken der sozialen Auseinandersetzung Verschiedenes in einem sind. Ja, das ist wichtig. Das heißt, sie sind alle Bestandteil der kapitalistischen Produktionsweise. Also mit Marx zu sprechen, aus der Einleitung, die kapitalistische Produktionsweise ist gebaut auf den Trümmern aller bisherigen Herrschaftsformen. Ja, das bedeutet aber, dass alle diese unterschiedlich und in unterschiedlichen Logiken, in unterschiedlichen Feldern, organisierten Praktiken unterschiedlich operieren und dennoch einen Herrschaftszusammenhang bilden, konstituieren, der in wichtigen Hinsichten aus meiner Sicht von Marx eben erfasst ist. Sonst, das ist folgenreich. Man könnte nämlich sagen, die Marxische und an Marx anschließende Diskussion muss sich um Feminismus nicht kümmern, muss sich um Rassismus nicht kümmern, muss sich um Ökologie überhaupt nicht kümmern, wenn man nicht annimmt, dass es eine dialektische, also internen Bezug zwischen diesen verschiedenen Logiken gibt. Nur wenn man annimmt, dass es intern einen Zusammenhang gibt, macht überhaupt Sinn, der Marxischen Theorie vorzuwerfen, sie berücksichtige den Feminismus oder den Antisemitismus nicht, wie umgekehrt man sagen kann, den Antisemitismus müssen wir im Zusammenhang der Kapitalismustheorie begreifen. Ja, also, das heißt, nur dann kommt man überhaupt dazu zu sagen, da wird etwas in einer Weise zusammengedacht und ist zusammenzudenken, was sonst nicht geht. Das ist der eine Gesichtspunkt, oder ich habe in meiner Aufzählung jetzt der zweite Gesichtspunkt, warum ich Dialektik für mich sozusagen neu thematisiere, nicht jetzt sozusagen auch aus im engeren Sinne philosophischen Gründen, aber das sozusagen versuche, mir verständlich zu machen. Und das zweite, was aber ganz eng damit zusammenhängt, trotzdem ein bisschen anderer Aspekt ist, das ist das, was in der Einladung zu der Tagung steht. Ihr habt ja ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass ja wir seit 2007, 2008 in einer der großen Krisen des Kapitalismus sind, ja, leben. Und weist darauf hin, dass Dialektik einen Begriff darstellt, der es erlaubt, die interne Dimension, also den internen Zusammenhang von Krise mit den Reproduktionsprozessen der kapitalistischen Produktionsweise zu thematisieren. Das ist ja euer Argument. Und das ist ja von großer Bedeutung, weil die gängige Erklärung im Mainstream der Ökonomie oder auch der Politik ist zu sagen, das ist eine Rezession verursacht durch falsche Anreizstrukturen in den Banken, sind eben Spekulanten, oder es ist etwas, womit niemand wirklich rechnen konnte, also Joschka Fischer oder ja, der damalige Wirtschaftsminister in Deutschland, also ein schwarzer Schwan, also der bedeutendste Ökonom der reaktionären Teile dieser Gesellschaft, Hans-Werner Sinn, vertritt diese These ständig, ein schwarzer Schwan. Niemand konnte es wissen, niemand konnte es vorhersehen, niemand hat es gesagt, wir wussten es nicht. Es stimmt nicht. Wir wussten es, in der Prokla haben wir viele Artikel dazu gehabt, im Attac-Wissenschaftsbeirat haben wir das endlos angekündigt. Aber natürlich, wie Marx es so schön sagt, das bürgerliche Lager zieht die Nebelkappe über Augen und Ohren und will nicht wissen, welche Ungeheuer es ausbrütet. Also ein Maximum an Ignoranz. Aber jetzt kommt, das ist eine dialektische Akzentsetzung. Ich will das noch etwas weiter denken. Das ist jedenfalls das, was mich sehr beschäftigt hat, nämlich die Frage, dass wir eine, wie kann man sagen, typisch für Komplexität. Wir haben sozusagen gleichzeitig viele Krisen. Ja? Es ist nicht eine Krise, sondern wir haben viele Krisen. Wir haben das, was man ganz pauschal Umweltkrise nennt. Ja? Wir haben eine enorme Dynamik in den Geschlechterverhältnissen, die von vielen Menschen als Krise bezeichnet wird. Ja, wir haben eine sehr tiefgreifende Krise der Bildung in unserer Gesellschaft, also in den OECD-Staaten. Ja, also wir könnten eine Vielzahl von solchen Faktoren benennen. Und wenn man auch fragt, welche, also das ist jetzt wiederum ein empirischer Befund, ja, dann gibt es bei vielen Leuten sehr unterschiedliche, aber doch deutlich ausgeprägte Krisenwahrnehmung. Bis hin, jetzt nicht falsch verstehen, ich teile das so nicht, aber bis jetzt hin zu der Rede von der Flüchtlingskrise. Ja, also auch ein Krisenbewusstsein, auch eine Dynamik, die man sozusagen, wo man dann immer wieder in die Situation kommt, es intern erklären zu müssen. Jetzt rede ich 11 Minuten, kann das sein? Ja. 16 Minuten. Okay, also ich habe das so ein bisschen erklärt, was mich beschäftigt. Ja, und ich habe vor dem Hintergrund jetzt, es sind ja auch manchmal eher kontingente Entscheidungen, ja, dass für mich in meinem intellektuellen Leben zwei Autoren von großer Bedeutung waren, einerseits Althusser und andererseits Adorno. Ich sozusagen lange Zeit ein kritischer Theoretiker war und dann das alles nicht mehr so überzeugend fand und dann zu Althusser übergewechselt bin und das dann auch irgendwann nicht mehr überzeugend fand. Und dann, was macht man? Man versucht irgendwie vielleicht zu überlegen, ob beides zusammenpasst, ja, also, und was eigentlich ist sozusagen das Objektive, das Rationale, das Wahrheitsmoment, also hegelisch zu sprechen, was man sozusagen darin aufheben kann. Wenn ich jetzt so überlege, was sind die Motive dieser beiden Autoren, die für mich und auch für uns in unserer Diskussion wichtig ist, vielleicht etwas, was sie unterscheidet, aber wo sie auch etwas teilen. Nämlich bei Adorno, und warum er sich so an Hegel orientiert, obwohl er Hegel selber sehr kritisiert und eigentlich dann am Ende auch ablehnt. Ja, also ich halte Adorno nicht für einen Hegel-Marxisten. Aber was ihn an Hegel interessiert, ist die Idee, gerade nach der Dialektik der Aufklärung, wenn es sozusagen die Gesellschaft, also was ja jetzt der Arne Kellermann vorhin auch deutlich gemacht hat, sozusagen zu einem immer umfassenden, immer durchdringenderen Gewaltverhältnis wird, ja, also sozusagen die Logik des Äquivalents immer weiter alles umfasst, dann würde ich sagen, dann interessiert Adorno eigentlich, das bis zu dem äußersten Grenzfall durchzudenken, nämlich zu sagen, die Aufklärung wird totalitär. Das ist nicht nur so dahingesagt, um dann irgendwie rumzueiern und auszuweichen, sondern zu sagen, doch im Äußersten in das, was wir denken, aufklärerisch denken, in der Tendenz autoritär. Ne, das ist sozusagen der Weber'sche Befund. Wenn wir alles vernünftig durchdenken und wenn wir alles vernünftig planen und wenn wir alles genau ordentlich organisieren, dann was haben wir am Ende? Das stählerne Gehäuse der Hörigkeit. Das heißt, Totalitäres bricht nicht irgendwie von außen als ein Haufen von Spinnern in diese Gesellschaft ein, sondern es geht aus dieser Gesellschaft dynamisch hervor. Ja, es ist sozusagen die innere Tendenz zum Totalitären. Also ist Hegel für Adorno deswegen eine interessante Figur, weil er gerade in der äußersten Systematizität, ja, und das ist, finde ich natürlich jetzt interessant, diese Differenzierung dann zu sagen, okay, Kant, das ist eher vielleicht Kant und nicht Hegel, aber okay, muss man jetzt mal, kann man dann vielleicht in der Diskussion weiter darüber nachdenken, dass Adorno im Prinzip Hegel zum Bezugspunkt nimmt, um zu sagen, wir müssen sozusagen diesen Gedanken in aller Radikalität weiterdenken, weil wir nur von dort herauskommen. Wir können nicht wir können uns sozusagen nicht billig herauslösen, ja, durch irgendeine Nische, durch irgendetwas Kleines, Abweichendes, ein bisschen Subversion, ein bisschen Widerstand hier oder da, sondern im Äußersten und radikal gedacht, von dort her muss der Weg raus, der Umschlag kommen, also das Sesam öffne dich, ja. Also das ist wichtig, weil jede Nische, jede kleine Insel, die sozusagen ausgenommen wird, wird aus der Sicht von Adorno zum zukünftigen Bezugspunkt neuer Herrschaft. Deswegen ist es für ihn wichtig, deutlich zu machen, es geht darum, aus dem Zentrum dieser systemischen Dynamik herauszudenken. Und dann eben sucht er bei Hegel ja diese Vorstellung mit Dialektik geht das, so dass ich glaube, dass Adorno, der ja aus meiner Sicht erst relativ spät angefangen hat, sich mit Hegel und der Dialektik zu beschäftigen, ich würde sagen ab Mitte der 50er Jahre, sozusagen eine Antwort sucht auf die Probleme, die die Dialektik der Aufklärung geschaffen hat. Nämlich, wie kommt man eigentlich raus aus dem Ganzen? Und könnte das jetzt vorlesen, das ist in den Aspekten, also den drei Studien über Hegel hat er, das finde ich, sehr schön deutlich gemacht, wo er sagt, es geht im Prinzip darum, so eine Art Judo-Denken, was er bei Hegel findet, nämlich sozusagen die Kraft, die Dynamik dieser Gesellschaft so selbst nochmal gegen sich zu wenden. Also die Figur, die er bei Hegel sieht und die er sich genau genommen zunutze machen will. Das ist das, was bei Adorno, das Herauskommen. Und bei Althusser würde ich sagen, in einer gewissen Weise geht es natürlich auch um dasselbe, nämlich die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise. Und dann gibt es zunächst mal, warum Dialektik, warum sucht er, ja, also das ist ja eine parallele Suchbewegung auch zu Adorno. Alles fängt in den frühen 60er Jahren an. Oder bei Adorno ein bisschen früher, späte 50er Jahre, nämlich der Versuch einer neuen Dialektik, einer neuen Konzeption von Dialektik, die bei Adorno negative Dialektik heißt, ja, und die bei beiden, bei Althusser 63, bei Adorno dann in verschiedenen Stationen bis 66 zu der Konzeption der negativen Dialektik führt. Und wo man sagen kann, sie suchen dieses Konzept bei Marx, weil sie letztlich versuchen, jedenfalls für Althusser gilt es in hohem Maße, wie können wir uns den Bruch erklären? Wenn man sich das klar macht, ja, das ist ja für die deutsche, also für Deutschland in den frühen 60er Jahren von großer Bedeutung. Es gibt praktisch keine Linken mehr, alle ermordet oder vertrieben, ja. Und wie ist eigentlich Marx dazu gekommen, Marxist zu werden? Ist ja keine uninteressante Frage. Wie kam der denn dazu? Man könnte jetzt sagen, der ist zwar gar nicht Marxist geworden, sondern der war, was ja eine lange Diskussion ist, genau genommen immer Hegelianer, hat sozusagen die Dialektik von Hegel mit Ricardo verbunden. Aber man könnte natürlich sagen, er hat auch wirklich etwas Neues gemacht. Und wieso hat er das Neue gemacht und wie hat das funktioniert und wie ist das auch für uns von Interesse, nämlich erneut den Bruch mit der ganzen historischen, mit der Weltgeschichte des Denkens zu vollziehen. Also der Weltgeschichte des Denkens, der Religion, der Philosophie, all dem, was sich in den Jahrtausenden als Begrifflichkeit des Klassendenkens heraus entwickelt hat. Das ist ja im Kern der Punkt, um den es geht. Wenn man jetzt das Gemeinsame dieser Autoren vor Augen hat, dann würde ich sagen, kontingent herauskommen. Also, das geht nicht systematisch, systemisch, sondern es ist, geschieht kontingent. Wir wissen es nicht. Ja, wir können es nicht herbeiführen. Es gibt keinen Plan dafür. Das System muss selbst als gebrochen gedacht werden. Du hast jetzt auch in diesem Sinne argumentiert. Das heißt, das System ist kein System. Hegel schafft es nicht. Aber nicht Hegel schafft es nicht, weil er nicht klug genug war, sondern für Adorno ist Hegel der größte Denker der bürgerlichen Klasse. In ihm kommt die bürgerliche Gesellschaft auf den Begriff. Und Hegel scheitert darin, es systematisch zu denken. Und dieses Scheitern ist für Adorno der Hinweis darauf, dass es genau genommen die bürgerliche Klasse scheitert. Sie schafft es nicht, die Immanenz der Gesellschaft herzustellen. Sie will diese Immanenz herstellen als Integration, aber sie schafft es nicht. Sondern sie macht es sozusagen formalistisch mit der Copula ist, Äquivalententausch. Es wird etwas, aber dann setzt die Dialektik ein. Ja, A ist B, das ist so das Beispiel von Adorno. A ist gleich B. Aber wenn A ist gleich B im Äquivalententausch, heißt das, dass es ein Ungleiches darin gibt. Weil sonst müsste man es so nicht sagen. Oder, wie kann man sagen, in seiner Einführungsvorlesung in die Dialektik, das Absolute ist, und dann wird das Absolute definiert. Aber wenn es absolut ist und definiert werden muss durch ein Ist, ist es gleichzeitig nicht das Absolute. Es erschließt sich sozusagen nicht durch sich selbst. Also eine Denkfigur, die genau genommen Adorno bei Marx in seiner Analyse der wahren Form, wenn man so will, findet. Ja, das sind so Fragen, die mich interessieren. Also Kontingenz. Und bei Adorno findet dieser Begriff des Kontingenten, also einen nicht systemischen Begriff des Systems zu entwickeln, also Hegel scheitert, aber die Linke, ja, die marxistische Theorie in der Fortentwicklung durch Adorno, die sollte dieses Programm verfolgen, nämlich eine nicht systematische Theorie des Systems, also nicht systemisch orientiert, offen, eine offene Dialektik, wie er das sagt, das ist ein Merkmal auch für materialistische Dialektik, eine offene Dialektik, die sozusagen es ermöglicht, über diesen Schließungsprozess des Äquivalents, des Ists, ja, also der Copula, sozusagen hinauszukommen. An diesem Punkt ist erstaunlich, wie nah er letztlich dem Dialektikkonzept von Althusser steht, nämlich dieses konstellative Denken. Man kann das im Rückblick durch die späten Texte von Althusser sich noch besser klar machen als durch seine Texte zur Überdeterminierung. Aber es ist eben trotzdem interessant zu sehen, dass Althusser die klare Vorstellung hat. Es gibt ganz heterogene Logiken, die nach ganz verschiedenen Zeitlichkeiten operieren, die aber in bestimmten Situationen konstellativ zusammenschließen. Dafür hat er den Begriff der Überdeterminierung entwickelt, um zu zeigen, hier verdichtet sich was. Also das Moment der Verdichtung, der Symbolisierung ist davon von großer Bedeutung. Das ist genau der Punkt, der mich eigentlich interessiert. Wie kommen wir also zu dieser Art eines asystematischen, zu einer Konstellation, in der es möglich ist, sozusagen dieses Offene so zu fassen, weil das ist ja die Zukunftsperspektive. Das soll ja für Adorno die Möglichkeit sein, nicht zu reduzieren, nicht in ein System einzuordnen, nicht die Herstellung eines vollständig aufgeklärten, durchgeplanten, durchrationalisierten Lebenszusammenhangs, sondern eines offenen. Und deswegen Dialektik, weil Dialektik, das wurde vorhin auch schon mal angesprochen, Dialektik ist das, was an den Begriffen jeweils nicht aufgeht. Begriffe weisen über sich hinaus auf das, was an ihnen nicht aufgeht. Das ist wichtig, weil Adorno erstaunlicherweise auch an diesem Punkt sehr klar gar nicht so sehr in Subjekt-Objekt-Terms denkt, sondern er denkt so, dass er sagt, Begriffe bilden eine Konstellation. Begriffe beziehen sich nicht sozusagen direkt auf den Gegenstand, sondern sie bilden eine Konstellation. Und erst durch die Konstellation hindurch entwickeln wir einen Begriff, und zwar einen Begriff vom Gegenstand. Also hängt alles von der Konstellation ab. Aber die Konstellation, die sich sozusagen ergibt aus einem diskursiven Umkreisen, ja, eines von Erfahrung, und Erfahrungen sind nicht Erfahrungen irgendwie da draußen, sondern Erfahrungen sind Prozesse, die wir im Begriffen selbst machen. Was an uns, was an den Begriffen, die wir haben, nicht aufgeht. Also das Geschlecht, was nicht eins ist. Ja? Die Gesellschaft, die nicht Gesellschaft ist, sondern auch Natur. Die Gesellschaft, die sich so gerne abschließen möchte und die doch nie zu sich kommt. Die deutsche Gesellschaft. Aber sie kommt nicht zu sich. Immerzu gibt es irgendwelche Leute, die einwandern. Ja, also, ne, und der Versuch zu sagen, wir schließen diese historische Dynamik und Dialektik aus, wird gewalthaft. Das ist ja das, was Adorno sozusagen so umtreibt. Und was aber auch Althusser eben interessanterweise genau zum Gegenstand hat, nämlich diese Konstellation zu denken, in denen sozusagen die Geschichte plötzlich in einem Moment zusammenschießt, für alle Beteiligten unberechenbar. Die Platzbesetzung in Spanien, die Besetzung des Tahrirplatzes, und plötzlich sind alle Koordinaten unserer Gesellschaft völlig andere, als sie vorher waren. Ja? Und das ist natürlich jetzt deswegen interessant, weil wir gleichzeitig das alles mit Begriffen von Marx denken, ja? Also im Sinne jetzt von Adorno und Althusser gesprochen, in Begriffen von Marx, die ja in sich, das ist das, was Adorno beschäftigt, die Zumutung des logischen Zwangs beinhalten. Ja, also äußerster begrifflicher Zwang, also du hast es gerade nochmal so vorgeführt, ja, also die Logik der Darstellung, was, wo Marx selber ein bisschen ironisch sagt, naja, zu meiner Dialektik gehört eben die Darstellung, dann sieht die Sache so aus, als wäre sie eine a priorische Konstruktion. Ja, das ist natürlich die unglaubliche Brutalität des logischen Zwangs, warum alle Leute Marx und die blauen Bände nicht mehr mögen. Weil das ist natürlich in dieser Gesellschaft eine harte Zumutung, ja, zu sagen, guck mal, logisch, A, B, C, D, am Ende musst du ganz logisch kommunistisch sein. Weil alles andere ist scheiße. Ja, also, das ist ein logischer Zwang. Ja, es gibt keine Alternative dazu. Und die Leute wollen aber gerne pluralistisch und tolerant und different und so weiter sein. Ja? Und dann kommt man mit Marx und dieser Tradition und sagt, guck mal, das wird nichts. Differenz gibt es erst dann. Also du musst jetzt schon was tun dafür, dass du dann Differenz leben darfst. Aber das ist jetzt schon selber eine total, ich muss mal gucken, also jetzt 30 Minuten rede ich jetzt, nur diesen einen Punkt will ich noch. Weil der ist natürlich von großer Bedeutung, damit wir, weil ich fand das vorhin in deinem oder ihrem Vortrag zum Speer und Turm, ja, also da dachte ich, ja, so kann man natürlich philosophisch darüber nachdenken, aber ich habe irgendwann gedacht, so will ich über die Dinge nicht mehr nachdenken, weil, ein bisschen subjektivistisch jetzt, weil man muss sich ja klar machen, dass es, um was geht es? Es geht ja darum, dass, wenn man jetzt Marx nimmt, wir mit den Begriffen, die wir haben, in jedem Begriff, den wir haben, steckt die ganze Geschichte der Menschheit drin. Aber das ist nicht einfach nur Gedachtes, sondern das ist Praktiziertes. Das ist Aktivität, nämlich Aneignung und Umgestaltung der Welt. Es gibt die Welt nicht da draußen ohne uns. Also zu sagen, wie der Bruno Snell, Amerika gab es auch ohne, dass wir es entdeckt hätten, ist eine völlig sinnlose Aussage. Weil, wenn wir sie nicht entdeckt hätten, wüssten wir nicht, dass es es gibt. Ja, dann würden wir denken, die Erde ist eine Scheibe. Es ist eine Nullaussage. Ja, aber das ist in manchen philosophischen Traditionen macht es unglaublich was her. Ja, ich glaube, dass es in der Tradition jetzt, in der wir hier diskutieren, wichtig ist zu sagen, das ist eine konkrete Praxis. Wenn es entdeckt wird, wird es entdeckt. Und dann ist es eine Praxis. Da fährt jemand hin, ja, riskiert viel und dann geht's los. Also es ist eine Praxis und damit ändern wir die Welt ununterbrochen. Ja, wir eignen sie uns an, aber wie sie ist, wissen wir nicht. Wir kennen nur die Welt, die wir gestalten und wir kennen sie nur in unseren Begriffen. Und dann merken wir immer wieder, das ist der Punkt von Adorno mit der Dialektik, dass er sagt, ja, aber die Welt ist, stellt uns immer vor neue Fragen, immer neue Probleme und wir ändern unsere Begriffe und unsere Konzepte und unsere Theorien und diesen Prozess müssen wir begreifen. Aber das heißt, wir haben diese Art von Subjekt-Objekt-Dialektik, die in der marxistischen Tradition spätestens seit Lukács mit Hegel verknüpft, mit der Vorstellung verbunden war, die Versöhnung besteht darin, dass wir irgendwann Subjekt und Objekt wieder zusammenbringen zu einer Einheit, weil es die von uns erkannte und gestaltete Welt ist. Ja? Wenn es die von uns erkannte und gestaltete Welt ist, und sie soll uns nicht mehr übermächtigen im Sinne einer Entfremdung, dann würde es heißen, bei den 6 Milliarden Menschen, die wir jetzt sind und die so viel gleichzeitig tun, dass die Menschen nicht mehr handeln dürften. Ja, es müsste sozusagen statisch werden. Weil, wie soll das sein? Es gibt immer irgendjemanden, der was tut, was mir gerade nicht gefällt, wenn ich wüsste, dass es geschieht. Ja. Also, das heißt, wir haben ein Problem, was in der Tradition als Transparenzproblem thematisiert wurde. Wir können aber diese Transparenz nicht herstellen. Und das ist der Punkt, der für Adorno dazu führt, dass er sagt, ja, die kritische Theorie, also die er ja wirklich als die Fortsetzung der Marxischen Theorie auf der Höhe der Zeit begriffen hat, das ist eine Theorie, die will das die Totalität nicht herstellen. Keine Identität von Subjekt und Objekt, sondern die Dialektik als eine negative, offene Dialektik auffassen. Noch eine Minute und dann bin ich wirklich zu Ende. Das führt mich zum letzten Punkt, nämlich was mich mit am meisten interessiert, kann man so denken. Für Adorno ist das klar, viel mehr noch als für Althusser, nämlich die Dialektik hat einen Zeitindex. Dialektisch denken heißt wahrdenken. Aber sie ist sozusagen jetzt für uns absolut gültig. Genau genommen aber wird sie historisch überflüssig, weil es ist ein Denken in Widersprüchen. Also in einer antagonistischen Gesellschaft, ja, müssen wir dialektisch denken. Aber in einer versöhnten Gesellschaft stellt sich dieses Problem nicht mehr. Das heißt, Dialektik ist deswegen für Adorno negativ, weil sie selbst Ausdruck und Reflexionsfigur in einer Gesellschaft ist, die in sich antagonistisch alle diese Widersprüche hat. Ja? Althusser macht sich über diese Frage gar keine Gedanken. Das liegt daran, dass er vieles an seiner Theorie, das ist oft kritisiert worden, ich würde sagen, in manchen Punkten stimmt es, in diesem Fall stimmt es auf jeden Fall, keinen historischen Begriff seiner eigenen Theorie hat. Also fällt seine Konzeption, also fällt Marx in die Geschichte selbst? Dann würde ich sagen, ja. Die Marxische Theorie, all das, was wir denken als kritische Theorie, ist selbst historisch sozusagen, steht zur Revision, ist selbst etwas, was überwunden wird. Das ist sozusagen der Stachel im Fleisch unserer Theorie. Genau genommen müssen wir alles so denken, dass wir es selbst überflüssig machen. Wir müssen unsere Begriffe so denken, dass wir so denken und handeln, dass es dann nicht mehr notwendig ist, diesen ganzen Käse zu denken. Versteht ihr? Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Man soll sich in diesen Begriffen selbst nicht beruhigen und ruhen. Ja? Und das heißt aber genau genommen, die Dialektik steht selbst zur Disposition. Aber wie kann das sein? Und das ist meiner Meinung nach, aus meiner Sicht, ein nicht gelöstes Problem. Adorno hat das nicht mehr bearbeitet, Althusser eben auch nicht. Weil Althusser hatte die Vorstellung, Dialektik, das ist die Konstellation, in der sich Widersprüche verdichten und etwas Neues beginnen kann. Aber er hatte immer die Vorstellung, die Gesellschaft ist ein vielfach gegliedertes Ganzes mit verschiedenen Zeitlichkeiten. Und soll man denken, auch wenn es keine Klassengesellschaft mehr gibt, kommt es zu solchen Konstellationen? Und bei Adorno ist das Problem, dass er dann vor der Frage steht, ja, wir wollen die negative Dialektik im Sinne, dass wir die Notwendigkeit, antagonistische Probleme zu denken, selbst überwinden, aber das Subjekt-Objekt soll nicht identisch sein. Also müssen die Begriffe weiterhin über sich hinausweisen. Das heißt, es braucht weiterhin die dialektische Bewegung. Und wie ist die zu denken? Weil, obwohl er negative Dialektik will, obwohl er gegen Subjekt-Objekt-Identität ist, muss er doch am Ende plädieren für eine Fortsetzung irgendeines Begriffs von Dialektik. Und das wird meines Wissens nach, ich lasse mich gerne belehren, dann nicht mehr gemacht. An diesem Punkt höre ich auf, aber das ist meiner Meinung nach die Herausforderung, nämlich ein emanzipiertes Ganzes zu denken, indem sich diese vielen Herrschaftskonstellationen auflösen, ohne ein Konzept zu entwickeln, was seinerseits wiederum, weil das ist ja die große Herausforderung von Adorno, seinerseits dann am Ende wiederum das Totalitäre und Autoritäre in Gang setzt. Ja, das ist meiner Meinung nach das, worum es bei der Frage der Dialektik im Kern geht. Ja, vielen Dank. Konstellation und? Und über die Determinierung. Die zweite ist dann über das Verhältnis zwischen Adorno und Hegel. Also die erste Frage wäre ja, im Begriff der Überdeterminierung bei Althusser geht es darum, also wie sich die verschiedenen Herrschaftsformen gleichzeitig in einer sehr, sehr detaillierten komplexen Form zusammenschließen lassen. Und also es geht um die Formen der, also es geht um die Herrschaftsformen in diesem Begriff. Aber ich, solange ich, also wenn ich richtig verstanden habe, habe ich noch nicht gelesen, dass Adorno den Begriff der Konstellation in diesem Bezug benutzt. Also Konstellation als Herrschaftsstruktur, kapitalistische Herrschaftsformen und so weiter. Deswegen stelle ich diese Frage, also ob die beiden Begriffe richtig zusammengeführt werden können. Und die zweite Frage ist über Adorno und Hegel. Ich hab gerade meine Dissertation über Adorno, also über die Konstruktion des Politischen bei Adorno verfasst. Und ich habe Adorno als Adornos negative Dialektik als ein Projekt der Fortsetzung der hegelischen Dialektik dargestellt. Und also in diesem Sinne, ich stimme völlig zu, was Sie am Ende des Vortrags gesprochen haben. Also die negative Dialektik ist in dem Sinne negativ, dass sie einen negativen Zustand der Gesellschaft darstellt. Ich bin auch der Meinung. Und ich meine, auch in diesem Sinne hat Adorno eine Gemeinsamkeit mit Hegel in Bezug auf den Begriff der Negation. Also Hegel in seinem Text Vorlesung über die negative Dialektik sagt Adorno genau, ich halte mich für Hegelianer in dem Sinne, dass ich mit Hegel die Philosophie des Standpunktes auflösen will. Und in diesem Sinne sieht Adorno gerade das kritische Potenzial des Negationsbegriffs bei Hegel. Also er bringt gerade in diesem Punkt das kritische Potenzial von der hegelischen Philosophie. Also Adorno hat immer die Phänomenologie des Geistes geliebt. Ja. Also ist es auch nicht konstruktiv, dass Adorno das Verhältnis zwischen Hegel und Adorno auch in diesem, also nicht nur in dem Sinne der Systematizität der Gesellschaft, sondern auch in Bezug auf den Begriff der Negation und seine, sein kritisches Potenzial, kann man auch so ein konstruktives Dialog bilden. Mhm. Soll ich gleich antworten? Wie die Welt? So, wo sammeln wir das? Kann sein, ja. Ein bisschen sammeln vielleicht. Then I'm going to switch languages, I hope this is fine. So, one point concerning Althusser, just there is a late, so relatively late text by Althusser, which can be taken as a paraphrase of the title of the previous presentation, namely dialectic or Marxist theory as some sort of a limited dialectic. Namely, in middle 70s, Althusser publishes a text that is called Marxismus comme théorie finie, Marxism as a limited or finite theory as such. He doesn't speak explicitly about the dialectic there, but he does provide a specific formulation which does hint towards what he means by specific complications around the dialectic. Namely, he says, actually, we can take it as the paraphrase of the subtitle of the previous presentation, namely the Marxian immanent critique of not the empirical but of the practical. Althusser gives the following formulation: practical inventions always run ahead of theoretical solutions. And this is a very complicated thing to read. Althusser specifically, what if one takes into account that what he means by practice is notoriously complex, in as much as he splits practice between three different levels which are not ontologically unifiable, namely theoretical practice and the autonomy of the process of knowledge, and historical practice, which he means social process as such, but also something else, which is not reducible to, or which is not readable to the social process understood in the sense of the objective determination of the categories by which we can understand capitalism as such. Namely, when Althusser speaks about the historical process, he basically speaks not simply of the developments of the contradictions internal to capitalism, but of the development of the contradictions of the conflict between capitalism and something which overcomes it as such. The practical solutions, or the practical inventions, which run ahead of theory, are basically moments of political practice, moments of politics, moments of political contingency, which as such cannot be derived from the objectivity of the process of capitalism as such. So there are, when he speaks of origination in the last instance, he doesn't simply speak of a complex whole, of a synoptic overview of everything which happens in society in terms of heterogeneous processes as such. He speaks of something which, as such, exceeds the objectively determinable faces or constellations which exist currently in society. And this is the moment of the political choice, or this is the moment of the political practice as such. The ruptural practice which, as such, overcomes the given shapes in which society exists, and which, as such, also cannot be read from the given categorical nexuses under which society functions as such. So, Althusser, of course, does conceive something which you pointed as essential for the reading of the dialectic nowadays. He does conceive of a moment of unity. But the moment of unity is not the moment of unity of the social process as such. It is the moments of unity of the historical process, of the conflict of, as he would have it as a Leninist, of the conflict between the revolution and capitalism, where as the contingent, singular, ruptural appearance of political practice as such necessarily forces us, in different instances and retroactively, to reconfigure constantly our theoretical practices. So the unity of the process is the unity of not only of those aspects of which belong to the social objectivity of capitalism, but of those moments of rupture through which we already break or through which we have already broken the capitalism system. So this is what he means by practical inventions. Nur ganz kurz, das Oberthema ist ja hier Erbarmung, Leichtigkeit und Verzehr. Ich meine, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob es so viele Gemeinsamkeiten gibt, aber ich finde das entscheidend. Das hast du selber am Schluss gebracht. Vielleicht kannst du darüber selber mitnehmen, wo eben sicher keine Gemeinsamkeit ist. Das ist die Grundbestimmung der Dialektik. Also die Grundbestimmung? Die Grundbestimmung der Dialektik, weil das dialektische Widerspruch ist nämlich als historisch. Ne? Und ich denke, also die, tatsächlich die Annahme über die Realität und die Bestimmtheit des Widerspruchs, ne? Die findet man bei Althusser nicht. Althusser, bei Althusser ist der Widerspruch, genauso wie die Ideologie, sind alle Kategorien transhistorisch. Das sind so keine Formen oder Strukturen, die als solche immer bestehen. Transhistorisch geht. Und ich denke, da ist die große Stärke des dialektischen Denkens an sich, und das macht die Dialektik auch aus, materialistische Dialektik, sich auf eine bestimmte Historizität zu beziehen und da den Widerspruch festzumachen, wie du das auch ganz gut am Schluss gesagt hast, damit auch die Perspektive einer Auflösung, einer Versöhnung sozusagen mitzunehmen. Und ich denke, da ist der Unterschied. Ist das nicht der Unterschied, der aufs Ganze geht und wo man sich da entscheiden muss, wer oder was? Vielleicht mal so weit und dann eine zweite Runde, wenn die Zeit es zulässt. Ja. Ja, also zu der ersten Frage mit dem Verhältnis von Adorno und Hegel, das ist eine Frage, die größer ist, als ich sie beantworten kann. Ja, also ich glaube, es gibt eine Formulierung von Ihnen, die ich so nicht gelten lassen würde, wenn Sie sagen, negative Dialektik beschreibt oder ist die Theorie eines negativen Zustands der Gesellschaft. Ja, das stimmt natürlich in einer gewissen Weise, aber das bedeutet auch für das Konzept der Dialektik, es gibt keine positive Dialektik. Ja, die negative Dialektik ist die Dialektik, die den Prozess einer antagonistischen Gesellschaft denkt. Und insofern sie diesen antagonistischen Prozess denkt, trägt sie zur Überwindung der Verhältnisse bei. Und das ist ein Zustand, in dem es eigentlich keine Dialektik mehr geben sollte. Ja, so, das wäre der Punkt. Das ist das, was jetzt Elmar auch angesprochen hat mit der Historizität. Ist er jetzt raus? Nein, da. Aber du gehst raus. Nein, okay. Also das Problem der Historizität, ja. Und dann habe ich ja schon, und das berührt jetzt da einen Punkt, ich bin da an dem Punkt ein bisschen ratlos, muss ich sagen, und sehe mich genötigt, Adorno selber an diesen Punkten auch noch mal weiter zu prüfen. Wie er jetzt mit dieser Frage umgeht, dass er sagt, ja, eigentlich soll die Dialektik als eine negative Dialektik weltgeschichtlich überwunden werden, aufgehoben werden in Hegelschen Begriffen. Aber gleichzeitig ist klar, es gibt auch eine offene Dialektik, die bedeutet, dass es immer die Notwendigkeit gibt, dass wir in Begriffen denken, wir haben keine andere Möglichkeit, als in Begriffen zu denken, und es geht immer über Begriffe hinaus auf den Gegenstand. Also da gibt es immer dieses Element des Neuen. Und hier, leider lässt er diese Frage sozusagen ganz im Unklaren, weil er nämlich, wie kann man sagen, dieses Verhältnis selber nicht so als sehr angenehm beschreibt, weil er immer von der Schuld der Begriffe spricht. Und dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass er sagen will, dass es für Menschen nie aufhören wird, sich in diesem Sinne schuldig zu machen. Das ist ein komisches theologisches Motiv, weil man nämlich ja ganz positiv auch sagen könnte, ja, das ist doch sehr schön, wir erschließen uns die Welt mit Begriffen. Warum muss ich da von Schuld sprechen? Ja, das macht nicht wirklich, also ich finde das nicht so überzeugend. Aber ich glaube, dass Adorno wirklich kein Hegel-Marxist ist. Und das will ich so nochmal betonen. Dass ich meine, dass für ihn Hegel, der, also das formuliert er so in den drei Studien über Hegel so wirklich sehr ausdrücklich. Hegel ist, bringt das Selbstbewusstsein der bürgerlichen Klasse auf den Begriff. Ja, das ist sozusagen, das ist das, was die bürgerliche Klasse denkt und will. Ja, darüber kann man natürlich streiten, weil es selber so eine hegelsche Figur ist. Aber das bedeutet, für ihn ist Hegel gleichzeitig die größte Nähe und die größte Distanz. Weil es eben darum geht, durch Hegel hindurch mit den Begriffen, die das Bürgertum uns hinterlassen hat, auch gegen das Bürgertum und gegen diese Begriffe zu denken. Also ein Judo-Denken, die Kraft dieser Begriffe gegen diese Begriffe verwenden. Die Konstellation, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die am Schluss gestellt wurde nach der Grundbestimmung der Dialektik und ihrer Historie. Also ich würde sagen, ja, Althusser würde vielleicht so denken, aber ich glaube, dass er das transhistorisch, ne? Also das berührt auch die Frage der Überdeterminierung Konstellation. Ich glaube, Althusser würde das vielleicht im ersten Moment so denken und sagen, ja klar, das ist transhistorisch zu denken, aber das hilft ihm gar nichts. Ja? Weil nämlich klar ist, und das hat ja der Kollege da sehr deutlich gesagt, die unterschiedlichen Zeitlichkeiten und heteromorphen Konfliktlagen, die er beschreibt in dem Aufsatz über Überdeterminierung von 63, also das Verhältnis von Bourgeoisie und Industriearbeiterschaft, von Adel und Feudalabhängigen, von Zarismus und Westeuropa und so weiter. Das ist eine Ungleichzeitigkeit, die Ergebnis von Herrschaft ist. Das heißt, Althusser selbst kann nicht wünschen, dass es diese Art von Ungleichzeitigkeit gibt. Ja? Das heißt, was Althusser in diesem Punkt meiner Meinung nach zu wenig macht, ihm ging es darum, deutlich zu machen, Revolution, also die Einheit des Bruchs, das kann es sozusagen, ergibt sich kontingent in einer Konstellation. Ja? Und so würde ich auch Adorno sehen. Wir müssen eine Konstellation schaffen. Und wie schaffen wir diese Konstellation? Indem wir die Begriffe sind objektiv. Ja, das ist, glaube ich, das, was Herr Arndt vorhin auch schon gesagt hat. Begriffe sind objektiv. Wir denken in diesen Begriffen. Wir handeln in diesen Begriffen. Begriffe sind objektiv. Und diese in eine Konstellation zu bringen, heißt eben auch, weil Begriffe eben auch Herrschaft darstellen, also Aneignung, Herrschaft, Arbeitsteilung in dieser Gesellschaft, heißt die Konstellation so zu schaffen, dass das Kontingent Befreiende geschieht. Also wie Adorno an einer Stelle sagt, wir müssen sprechen, das Wort sagen, bis es sich löst. Also bis das Moment der Freiheit möglich wird, eintritt. Ja, Sesam, öffne dich. Sie kennen diese Geschichte aus 2001 Nacht. Man sagt dieses Wort und die Berge bewegen sich. Ja, das ist ja das, was er sagt. Das ist ein Block, ein Berg und es bewegt sich nichts in dieser Scheißgesellschaft. Und dann schaffen wir eine Konstellation, niemand weiß es. Wir schaffen eine Konstellation immer wieder von Neuem. Und dann geschieht dieses eigenartige Sesam, öffne dich. Ja? Und der Punkt ist natürlich der, danach sollte es nicht mehr so sein. Ja? Das reicht, die Schatzkammer ist geöffnet, die Freiheit ist möglich. Ja? Dann, ab da ist alles anders. Aber das gilt natürlich aus meiner Sicht in einer gewissen Weise auch für Althusser, weil Althusser sich eigentlich nicht hier herausreden kann auf eine Fortdauer der Ungleichzeitigkeit. Jetzt kommt meine spezielle Lesart dazu, dass ich auch komplexitätstheoretisch dann sagen würde, Althusser muss, was er durchaus andeutet, aber nicht weiter durchdenkt, davon ausgehen, dass der gesamte artikulatorische Zusammenhang einer nicht kapitalistischen Gesellschaft natürlich ein anderes gegliedertes Ganzes ist als das, was wir unter also in der kapitalistischen Produktionsweise haben. So, dann begrenzte Dialektik. Also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich alles gut verstanden habe. Also alles, was ich verstanden habe, kann ich so rekapitulieren, dass ich sage, ja, ich kann das teilen. Ich habe vielleicht den eigentlichen Punkt nicht verstanden. Wenn ich, also, es gibt eine Formulierung von Ihnen, nämlich, dass die praktische Erfindung der Theorie vorausgeht. Das ist ein Standard, eine Standardüberlegung in der marxistischen Tradition, die ich aber so nicht teile. Also das ist, also da bin ich an diesem Punkt, bin ich ganz entschieden Gramscianer. Ja, weil natürlich gibt es Praktiken, die ihre Theorie noch nicht haben, aber sie haben eine Theorie. Ja, also die Theorie liegt in praktischem Zustand vor. Die Menschen, die diese Praxis entwickeln, die denken sich was dabei. Ja, aber sie haben, das ist das, was Gramsci dann sagt, die haben einen bizarren Verstand. Ja, es gibt Kräfte in unserer Gesellschaft, die können sehr weit sein in ihrer Praxis, aber die Theorie ist total hinten nach. Ja, also ist sozusagen noch fossilistisch. Ja, aber die Praxis kann schon sehr weit sein. Es kann aber auch umgekehrt sein, so wie Marx. Die Theorie ist schon sehr weit vorne und die Praxis hinkt weit zurück. In Deutschland machen wir das jetzt seit 150 Jahren so. Ja, mit dem kurzen Augenblick der drei Monate von 1819 bis Januar 1919, ja, habe ich falsch gesagt, ne? November 1918 bis Januar 1919. Drei glückliche Monate, die dieses Land kannte. Und dann nochmal ein paar Jahre nach 68, die besten Jahre der deutschen Gesellschaft. Und jetzt sind wir einfach in einem kümmerlichen Zustand, ja. Also, das heißt, es gibt solche Situationen, wo es gibt die Ungleichzeitigkeit von Theorie und Praxis. Und man muss selber bestimmen, was jetzt im Voraus ist und was hinten nach ist. Und die Idee, auch gramscianisch, ist ähnlich wie bei der Frage der Ungleichzeitigkeit. Die Idee von Gramsci ist eigentlich die der regulierten Gesellschaft, nämlich die Herstellung von Gleichzeitigkeit. Menschen können sozusagen auf der Höhe des Wissens und ihrer Praxis auch die Theorie entwickeln. Ja, das heißt nicht Transparenz, aber doch ein gemeinsam geteiltes hohes Niveau der Theorie und der Wissensbildung. Und das ist machbar. Ja? Also ich meine, wir haben jetzt in Deutschland bilden wir 50% eines Jahrgangs, ja, an den Hochschulen aus, aber dafür werden die Hochschulen systematisch ruiniert, damit kein Mensch an der Hochschule denkt, der könnte da klug werden. Ja, weil das ist ja natürlich wichtig, ja, dann das Wissen und die Begriffe zu zerstören. Weil wenn die Leute wirklich in Begriffen komplex denken würden, würden sie diese Gesellschaft verändern. Ja? Das aber ist nicht gewollt und deswegen muss man Theorie zerstören. Ja? So, also, ja, okay. Also nur noch eine Frage und bitte so kurz wie möglich. Martin Küper. Eine historische Anmerkung. Wir haben gesprochen davon, dass in den 50er keine Linken mehr gab. Es gab KPD-Verbot. Auch bei NPDA ist verboten worden und es gab auch die Gesetzgebung. Wenn die Frage, was für die Links ist. Also, das finde ich seltsam, dass immer die Geschichte so erzählt wird, als ob die Leute schon nicht da waren. Das ist, finde ich, dann irgendwie historisch ein bisschen kurzsichtig. Zwei kurze Fragen. Was ist Identität und was ist Widerspruch? Also, die Kuppula ist. Und das, was man nicht aufgeht an dem Begriff, was ich nicht verstehe, weil es eigentlich eine Metapher ist, finde ich insofern seltsam, weil davon ausgegangen wird, dass Begriff und Sache in eins fallen sollen. Aber ich kenne ehrlich gesagt keine Theoretiker oder auch Philosophen, auch Hegel nicht, die davon ausgehen, dass Begriff und Sache mal eins sein werden, weil natürlich vorausgesetzt ist, dass das eine Wissensform ist und das andere eine gegenständliche oder materielle Form. Also darüber könnte man sich unterhalten. Viel interessanter wäre ja die Frage zu stellen, welche Schichten hat eigentlich die Kategorie Widerspruch? was ist ein Verhältnis zwischen Sprache und Wirklichkeit oder Sprache und Nichtsprache? Also das kann man ja unterschiedlich aufbauen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wie kann eigentlich formale Logik durchbrochen werden? Das Anfangsbeispiel war Afrika und die vielen Bestimmungen, die dazu führen, dass man über Afrika spricht. Das ist kein dialektisches Beispiel, sondern eins für klassifikatorische Logik. Ich habe einen Allgemeinbegriff und unter dem ich ganz, ganz viele Bestimmungen. Und natürlich ist es immer unzureichend, weil immer neue hinzukommen können. Und die formulieren dann sowas wie einen Allgemeinbegriff. Meines Wissens nach hat es mit Dialektik noch nicht so viel zu tun, wie schafft formale Logik auch, das zu bestimmen, sondern man sollte vielleicht mehr über Figuren nachdenken, wie das übergreifende Allgemeine. Also Widerspruch ist ja eigentlich etwas selbst und sein Gegenteil zur gleichen Zeit. Das wäre im Prinzip auch eine andere Logik, die dann greift. Leider haben wir keine Zeit, um weitere Fragen zu stellen. Die weiteren Leute, die sich anmelden können, die vielleicht in der Pause oder morgen die Frage weiterstellen. Okay, aber eine Antwort darf ich noch geben, ja? Ja, die Antwort ist schon. Okay, also ja, das ist natürlich wirklich eine interessante Frage. Was ist die Linke? Also ich hätte jetzt den Stalinismus nicht dazu gezählt. Ja, also aus dem Blickwinkel der kritischen Theorie, der ich mich ja auch durchaus zurechne, würde ich sagen, nein. Von Adorno gibt es viele und sehr energische Äußerungen gegen den Diamat. Ja, also um zu sagen, so geht's überhaupt nicht. Das ist erste Philosophie in der ganz langen Tradition der Metaphysik, Materie zu unterstellen. Also, und mir ist es auch eigentlich ein bisschen egal. Für sicher gab es dann auch in der DDR ein paar wirklich gute Linke. Aber die, ich meine, man muss ja, ich habe klar als Westdeutscher geredet und dann muss man sagen, na ja, wie auch immer man es betrachtet, es sind Hunderttausende von Kadern der Linken umgekommen, vertrieben, die haben aufgegeben, die sind resigniert und es sind auch in der DDR, ich muss mal sagen, ich meine, die schlimmsten Trittbrettfahrer dann an die Macht gekommen, gell? Also das ist ja nicht so, dass Ulbricht jetzt gerade eine große Leuchte in der Arbeiterbewegung war, sondern der ist der, der bei allen Vernichtungswellen von Stalin im Hotel Lux durchgehalten hat. Ja, so. Ne, und viele andere, die wurden auch in der DDR ziemlich geknebelt und geknechtet, ja, für ihre Renitenz. Also und in der Bundesrepublik selbst gab es wirklich nur noch ein paar und da war schon klar, wo sie waren und was sie taten. Sie hatten Nazis vor der Nase. Ja, also in der philosophischen Gesellschaft, ja, in der Soziologie, in der Politikwissenschaft, an den Universitäten. Nur ein Beispiel. Die Person, die Horkheimer zur Rückkehr aus dem Exil in den USA eingeladen haben, 1948 zurück an die Frankfurter Universität zu kommen. Die Fakultät bestand fast vollständig exakt aus denselben Personen, die ihm 33 die Lehrbefugnis weggenommen haben. Ja? Nur mal so. Das heißt, und dann zurückzukommen 1950 und zu denken, alle Studis, die da sitzen, sind erstmal Nazis. Ja? War ja falsch, aber es war erstmal natürlich die Erwartung. Ja? So, dann die Einheit habe ich hier stehen, aber das war Ihr zweiter Punkt. Was war Ihr zweiter Punkt? Das ist Widerspruch und was die Identität. Ja. Nee, Widerspruch und die Bedeutungsschichten. Ich wollte. Ah ja, die Einheit von Subjekt und Objekt, weil Sie bestritten haben, dass das gängig ist. Ich meine, Heimat ist das Ziel. Ja? Was Sie vorhin, das waren doch Sie, haben Sie doch über Bloch geredet. Ja? Ich meine, das ist natürlich letztlich eine identitätsphilosophische Figur, zu sagen, nicht die Einheit als Ursprung, aber doch als etwas, was wir uns vorstellen könnten zu erreichen. Und so auch Lukács. Klar hatten die Vorstellung, der Kapitalismus zerspaltet Subjekt und Objekt, aber in einer Teleologie erreichen wir das. Und Adorno hat diese Teleologie auch durchaus benutzt. Das ist ja geradezu seine Strategie zu sagen, ja, es gibt Subjekt und Objekt, das ist ein strategisches Element. Der Kapitalismus drängt auf teleologisch auf diese Einheit. Wir müssen diese Dynamik selbst nutzen. Ja, so, also Der Widerspruch und seine Bedeutungsschichten, das ist vielleicht jetzt zu lange, und ansonsten würde ich sagen, die formale Logik kann durchbrochen werden. Also Marx hat die Vorstellung, also wenn ich mich so dazu geäußert habe, dann ist es Marx, der sagt, die Subsumption von einzelnen Tatbeständen unter einen Allgemeinbegriff, das ist nicht Dialektik. Also, das heißt, die klassifikatorische Logik kann das nicht. Um mein Beispiel, nämlich zu sagen, Afrika, der Artikel, ich hätte dann länger reden müssen, als ich dazu sprechen wollte, weil es jetzt auch nicht so wichtig war. Mein Argument war ja nur zu sagen, im Alltag werden dialektische Denkfiguren verwendet, nämlich genau das Selbst und sein Gegenteil. Nämlich zu sagen, ist Afrika eine Einheit? Oder löst es sich letztlich in lauter lokale Gruppen auf oder einzelne Individuen? Und dann, warum sagen wir dann Schule oder Ethnie oder Deutschland oder sowas? Ja, also was ist sozusagen die Realität solcher Begriffe? Ne? Und das heißt, der Artikel hat sozusagen genau diesen Punkt versucht durchzudenken. Afrika ist ein Selbst, aber auch sein Gegenteil, nämlich die Auflösung in lauter Einzelfänomene. Um dann zu sagen, aber in dieser Dialektik bildet es eben doch eine Einheit. Und das Interessante ist, dass dieser Autor überhaupt keinen Begriff von Dialektik hat, aber es praktiziert. Und das war das Argument. Ja. So, vielen Dank.